Zimmer der Stadt. Du sitzt in deinem Zimmer, bist müde und gelangweilt. Die Spuren von Samstagnacht verheilen noch nicht. Rote Augen in blassem Gesicht. Leere im Kopf, Zigaretten und Bier. Husten und Auskotzen überm Waschbecken. In der Ferne läuten Glocken, monoton und laut und unerschrocken. Das Essen ist fertig, du gehst essen. Monotones Gespräch, monotones Essen. Seit tausend Jahren immer sonntags, sonntags essen. Du gehst in dein Zimmer und hast kein Schimmer, was denn passieren soll. Du gehst in dein Zimmer und hast kein Schimmer, was denn passieren soll. Sonntag liegt müde über der Stadt. Heiterkeit von gestern ist tot. Sonntag liegt müde über der Stadt. Du siehst sonntags immer rot. Immer rot.